Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Die Freitag-Nachtausgabe, meine Lieben. Ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wer sich mit mir unterhalten möchte heute Nacht, der kann das gerne tun. Ihr müsst halt dann nur diese Nummer hier wählen, 0800 5678 111. Oder vielleicht auch faxen unter 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht ist Jörg und Jörg ist 25 Jahre alt. Hallo. Hallo? Ja, Jörg, guten Morgen. Guten Morgen. Warum hast du angerufen? Ja, ich habe ein kleines Problem. Mhm. Und zwar, ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich fange mal ganz von vorne an. Also, ich bin Mitglied einer Sekte. Mhm. Was für eine Sekte? Und das zwar schon seit 3,5 Jahren. Was für eine Sekte? Es ist eine lokal operierende Sekte. Das heißt, es ist also keine deutschlandweite Sekte, sondern eine Sekte, die es also nur hier in unserem Ort gibt, in dem ich wohne, den ich jetzt allerdings nicht so gerne nennen möchte. Mhm. Was sind die Inhalte dieser Sekte? Also die Inhalte sind strenge Gläubigkeit zunächst mal. Der strenge Glaube an Gott, so wie er in der Bibel steht. Ja. Dazu äußerste Enthaltsamkeit. Das heißt also, dass ich also... Kein Sex, kein Alkohol, gar nichts. Kein Alkohol, kein Fernsehen. Mhm. Quasi, ja, wie soll ich sagen, also alle Sachen, die, wie ich im Laufe der letzten Jahre also festgestellt habe, die ich sehr vermisse und die das Leben also auch irgendwie lebenswert machen, weil ich habe also auch Freunde, die also nicht Sektenmitglieder sind. Kann man diese Sekte ein wenig vergleichen mit den Zeugen Jehovas? Also ich würde es ehrlich gesagt noch ein bisschen krasser einstufen. Mhm. Du sagst, fangen wir mal so an, du sagst, dass du seit 3,5 Jahren Mitglied dieser Sekte bist. Ja, das ist richtig. Warum bist du Mitglied dieser Sekte geworden? Das ist eine auch relativ lange Geschichte. Ich versuche es mal kurz zu machen. Also ich habe über lange Jahre einen sehr guten Freund gehabt. Mhm. Und Religion war zwischen uns nie ein Thema. Mhm. Irgendwann ist es allerdings doch mal dazu gekommen, dass wir uns, ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, auf jeden Fall ist es irgendwann mal dazu gekommen, dass wir uns über dieses Thema unterhalten haben. Mhm. Und ich wusste seine Religionszugehörigkeit bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich also nicht, bin davon ausgegangen, er ist evangelisch oder katholisch, was halt, ich sag mal so, üblich oder normal ist. Ja. Also er war Mitglied schon dieser Sekte. Ja. Und über ihn bist du dann da rangekommen. Über ihn bin ich da rangekommen. Bist du da reingekommen? Ja. Jetzt hast du gerade so ein paar Stichworte gesagt. Also Enthaltsamkeit, kein Fernsehen, keine Vergnüglichkeiten, vermute ich auch mal, keine Diskotheken, keine Kneipen. Beschreib das Alltagsleben doch mal noch ein bisschen ausführlicher, damit wir uns das besser vorstellen können. Was bedeutet es, in dieser Sekte zu sein? Auf was musst du alles verzichten, über das hinaus, was du oder was wir gerade schon genannt haben, was sonst die anderen Leute alles machen können im Leben? Also wir treffen uns zunächst mal, um eins vorwegzunehmen, ich wohne also nicht in einem bestimmten Haus. Ich wohne also zu Hause. Also nicht so, dass wir jetzt in einem großen Gebäude leben, wo alle Mitglieder wohnen. Mhm. So ist es also nicht. Ich wohne also nach wie vor, ich habe eine eigene Wohnung, ich wohne zu Hause. Mhm. Und wir treffen uns also einmal in der Woche, das ist jeweils montags um 20 Uhr. Mhm. Und in unseren Gewändern halt, wir haben also ein spezielles Gewand, das ist also ganz in weiß. Mhm. Und beten dann halt alle zusammen. Ihr zieht euch dann für diese... Ihr zieht euch dann für diese Gebete extra an, ihr habt alle weiße Gewänder. Ja, es gibt da einen speziellen Raum, ich sehe uns eigentlich nicht mehr als wir, das habe ich vielleicht früher mal getan. Also den Weg da anmietet, indem wir uns einmal in der Woche treffen und indem wir dann halt zu diesem Zeitpunkt beten werden, also wir meditieren quasi, beten zusammen und erzählen also uns gegenseitig über unsere Erlebnisse der letzten Woche. Mhm. Wobei natürlich Erlebnisse nach normalen Lebensmaßstäben in Anführungszeichen zu setzen ist. Mhm. Das heißt, es wird dann also halt verlangt, dass man also erzählt, dass man also gute Taten begangen hat, anderen Menschen geholfen hat oder zum Beispiel auch versucht, andere Menschen zu überreden, dieser Sekte doch beizutreten. Was also wenn du dich jetzt nicht, wenn einer der wichtigsten Punkte ist. Ja, wenn du dich nicht an die Regeln gehalten hast, halten würdest, was würden die anderen Gemeindemitglieder mit dir tun? Also es ist zunächst mal so, dass ich also im Laufe der Jahre also festgestellt habe, dieses Gemeinschaftsgefühl, das mich am Anfang dazu getrieben hat, diese Sekte beizutreten, dass es alles nur Lug und Trug ist. Im Prinzip ist es so, dass alle Mitglieder nur darauf aus sind, die gleichwertigen anderen Mitglieder zu verpfeifen, zu beobachten, zu beschatten und in die Pfanne zu hauen. Wie viele Mitglieder hat denn überhaupt diese Sekte? Also genauen Einblick habe ich nicht. Ich schätze zwischen 80 und 100. Also sehr klein. So, jetzt bist du, das klingt so ein bisschen beklemmend, wie du das alles erzählst, und offensichtlich fühlst du dich ja nun überhaupt gar nicht mehr wohl da. Das ist richtig. Hast du denn die letzten 3,5 Jahre auch wirklich vollkommen enthaltsam gelebt? Eigentlich nicht. Nein, ich muss also an dieser Stelle also klar und deutlich zugeben, dass ich also mehrfach also mich nicht an die Regeln gehalten habe. Aber das wissen... Am Anfang schon. Mhm. Weil, aber das wissen die anderen wissen das nicht. Nein, es gibt diverse Vermutungen. Mhm. Wie gesagt, als ich gerade gesagt habe, dass also andere darauf aus sind, also auch, deshalb leide ich also auch einer gewissen Art von Verfolgungswahn, weil es ist also, meine Eltern zum Beispiel, die wissen nicht, dass ich dieser Sekte beigetreten bin. Ja. Und für meine Eltern ist es natürlich das Normalste von der Welt, wie für jeden anderen Menschen auch ein Fernseher zu Hause zu stehen, einen Fernseher zu Hause zu haben. Und ich bin halt häufiger bei meinen Eltern zu Besuch und da läuft dann halt auch der Fernseher und ich werde dann halt in der letzten Zeit immer häufiger damit konfrontiert, dass ich also von den Oberen, das sind also 3 Leute bei uns in der Sekte, die quasi der Vorstand, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, nennen sich die 3 Oberen, dass man dann halt darauf angesprochen wird und... Wie sieht das denn bei dir zu Hause aus? Du hast keinen Fernseher, sagst du? Hast du auch kein Radio? Nein. Auch kein Radio. Darfst du Zeitung lesen? Ja, doch, das ist eine Sache, die wüsste ich jetzt auch nicht, dass die Lautstatuten verboten sind. Das tue ich also auch. Also es weiß niemand aus deinem Umfeld, dass du Mitglied dieser Sekte bist. Nicht mal deine Eltern. Nein. Nur dieser besagte Freund, durch den du da reingekommen bist. Ja, als Freund bezeichne. Ja. Du lebst allein in einer Wohnung? Ja. Ja. Entnehme ich der ganzen Stimmung, die ich jetzt so spüre bei dir, dass du unbedingt da raus möchtest? Ja, das ist eigentlich auch der Grund meines Anrufes. Warum gehst du nicht ganz einfach raus? Wenn das alles vereinfacht wäre, dann würde ich jetzt, glaube ich, nicht mit dir telefonieren. Dann ja, erklär es mir mal. Ich hätte eine Ausschlusserklärung unterschrieben und dann wäre ich ein freier Mensch. Was hättest du unterschrieben? Ich sagte, dann hätte ich vielleicht irgendwie so eine Austrittserklärung unterschrieben und wäre heute ein freier Mensch, weil das so einfach wäre. Ja, warum tust du das nicht? Das Problem ist, dass mir also wirklich, ja, ich möchte mal krass formulieren, an mein Leben gegangen wird. Es wird zwar nie so platt gesagt, also es wird mir nie zum Beispiel gesagt, wenn du austrittst, dann bringen wir dich um. Mhm. Also auf dieser Tour wird das nicht, wird dieser Terror nicht betrieben, sondern es wird dann zum Beispiel, wie gesagt, es sind alle sehr gläubig. Die haben schon eine gewisse Ahnung, dass du nicht mehr dabei sein möchtest. Und man übt so hintergründig schon erheblichen Druck auf dich aus. Dieser Tour, zum Beispiel zu sagen, wenn du jetzt austrittst, dann hat er da oben vielleicht nicht mehr ein so waches Auge auf dich. Das könnte Gefahr für dein Leben bedeuten. Vielleicht auch das Leben deiner Eltern, vielleicht auch für das Leben deiner Eltern, deiner Freunde. Also du hast eigentlich richtige Angst um dein Leben, wenn du jetzt da dich entscheiden solltest, rauszugehen. Ja. Hast du mit irgendjemandem schon mal, Aniska, weißt du, ob da jemand schon mal ausgetreten ist aus dieser Sekte? Nein, weiß ich nicht. Also seit ich dabei bin, sehe ich quasi bei diesem wöchentlichen Treffen, von dem ich gerade erzählt habe, eigentlich immer die gleichen Leute. Es passiert in unregelmäßigen Abständen, dass man mal ein neues Gesicht sieht. Also Jörg, es gibt in allen Bundesländern in Deutschland, in vielen Bundesländern, ich weiß nicht, ob es in allen gibt, gibt es sogenannte Sektenbeauftragte. Ja. Das sind Menschen, die sich auch mit den spezifischen Gruppierungen, die es in den einzelnen Bundesländern gibt, recht gut auskennen. und die, soweit ich das beurteilen kann, soweit ich die Rückläufe hier bei uns gelesen habe, sehr gute Arbeit leisten und den Betroffenen sehr hilfreich wirklich unter die Arme greifen können. Ja. Ich würde folgenden Vorschlag jetzt mal machen. Wir brechen mal in der Öffentlichkeit dieses Gespräch jetzt hier ab. Ja. Wir rufen dich, das heißt meine Psychologin, die Petra, ruft dich gleich nochmal an und wird mit dir dieses Thema der Sektenbeauftragten nochmal erörtern und dich auch mit den entsprechenden Telefonnummern ausrüsten. Okay? Hallo? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht. Also ich... Ja, du willst doch Hilfe haben. Ich empfinde das als Hilferuf, dass du hier angerufen hast. Jetzt lass uns das auch mal vertiefen. Das können wir nicht hier in der Öffentlichkeit machen, sollen wir ja auch nicht. Mach das mit meiner Psychologin gleich am Telefon. Ja, gut. Warum bist du jetzt gerade so gebremst? Versuch mir mal zu erklären. Es ist ein gewisses Angstgefühl dabei. Vielleicht ist es unbegründet. Ja, aber noch kann ja gar nichts passieren. Es geht ja im Moment nur um eine Beratung, um eine Meinung und vielleicht um... Ich hatte gerade auch so einen Anflug von Angst, dass vielleicht irgendjemand das Gespräch hören könnte und vielleicht meine Stimme erkennt. Und die Stimme klingt sehr verzerrt durch das Funktelefon, also mach dir da mal keine Sorgen. Du legst jetzt mal auf und wir rufen dich gleich wieder an, okay, Jörg? Ja. Okay, alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. So, meine Lieben, heute gibt's viel Post. Die werde ich zwischendurch mal so immer wieder mal vorlesen. Rebecca hat mir geschrieben, hi Domia, mein Name ist Rebecca, ich bin 19 Jahre alt und versuche, so oft es geht, deine Sendung zu sehen. Mein eigentliches Anliegen gilt aber drei kurzen Domian-spezifischen Fragen. Erstens, kannst du mittlerweile besser schlafen? Eigentlich nicht, das ist immer noch und nach wie vor ein großes Problem, Rebecca. Zweitens, könntest du dir vorstellen, den Vorschlag, den dir eine Zuschauerin vor ein paar Tagen gemacht hat, nämlich mit Christian Wunderlich gemeinsam eine Sendung zu moderieren? Durchaus kann ich mir das vorstellen. Oder Christian und ich, wir basteln schon an einer großen Samstagabendshow, also ihr werdet euch wundern. Und die dritte Frage, bist du der Vater von Jenny Elvers Kind? Nein, Rebecca, das bin ich nicht. Da würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch mit Gelbsucht im Krankenhaus liegen. Ich bin's nicht. Gestern hatten wir ja die Sendung Ich bin nicht normal, ich bin anders. Und Nico schreibt, ich bin nicht mehr normal, weil ich seit 5 Jahren regelmäßig Domian mir nachts reinziehe. Alles Gute und weiter so. Und ebenfalls zu gestern schreibt Toni, 21 Jahre alt, lieber Domian, ich glaube, niemand möchte normal sein, denn erst durch das Anderssein erlangt man ein Ich. Sehr philosophisch. Erst durch das Anderssein erlangt man ein Ich. Normal heißt für mich auswechselbar. Nicht normal ist eine Tugend, die nur wenige besitzen. Domian, du bist nicht normal. Ich danke für das Kompliment. Lieber Toni. Unterschrieben dein Fan Toni, 21 Jahre alt. So, Michael, 33 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Michael. Dein Thema. Mein Thema ist Internetkriminalität. Mhm. Also ich habe, also am Montag hat sich mein Leben wohl ein bisschen geändert. Ja. Es standen hier bei mir vor der Wohnung 3 Polizisten und rannten dann direkt in meine Wohnung und direkt in meinen Computer und meinten wohl, ich würde über das Internet irgendwelche Kinderpornos oder so beziehen oder bestellen oder was weiß ich. Mhm. Wie kamen die zu der Annahme? Zu der Annahme kamen die wohl, dass auf irgendeinem russischen Server meine Adresse stand und daraufhin, und ich wohl da irgendwie eine CD bestellt haben sollte und daraufhin haben die dann meine Wohnung durchsucht. Was für eine CD sollst du da bestellt haben? Eine mit welchem Inhalt? Ja, den genauen Inhalt kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass angeblich eine CD mit Kinderpornos sein soll, weil aufgrund des hohen Preises der CDs von $185 soll es sich wohl um so eine CD handeln. Eine CD mit Kinderpornos? Ja. Ja. Okay, wie ging es dann weiter? Ja, die Kripobeamten durchsuchten dann hier die Wohnung, durchsuchten den Computer und alles, fanden natürlich nichts, weil es nichts hinten gab. Ja, und lachten dann komisch, was weiß ich, mir ins Gesicht, also wieder gingen und so. Also war schon, also ziemlich komisch. Ja, was sagten sie dir ins Gesicht, als sie gingen? Ja, die sagten mir, ja, sie haben Kinderpornos bestellt, wir haben dafür Beweise. Die Beweise haben sie mir nicht gezeigt. Ich hätte die CD angeblich bestellt und auch bezahlt und erhalten und was weiß ich. Mhm. Aber ich habe dann natürlich auch gefragt, ja, wie kommen Sie da drauf und so? Mhm. Ja, hat er mir irgendein Blatt vorgelegt und weiter nichts. Wie irgendein Blatt vorgelegt und weiter nichts? Ja, auf diesem Blatt stand halt mein Name, meine Adresse und daraufhin scheinen die wohl davon auszugehen, dass ich damit irgendwie was zu tun habe. Gut, das kann ja mal sein, dass so eine Fehlinformation läuft und dann ist es ja auch berechtigt, dass die Polizei dem nachgeht. Die Frage ist natürlich, wie die Polizei sich dann verhält, wenn sie gemerkt hat, dass sie da auf der falschen Fährte war. Wie ging es denn dann weiter? Die waren nun bei dir, haben dann, die haben deinen Computer durchstöbert und deine Wohnung auch? Mhm, ja. Und sind nicht fündig geworden? Nein. Und was ist danach dann passiert? Ja, wie gesagt, der ein Kripo-Beamte, der schrie dann immer ständig, ja, wo ist die CD, wo ist die CD? Ich sag, ich habe die CD nicht, ich habe die nie bestellt. Und die liefen dann hier rum. Ja gut, die liefen herum. Was ist dann danach passiert? Die sind dann irgendwann gegangen. Wie hat man sich denn dann verabschiedet? Haben die gesagt, dass es weitere Untersuchungen gibt oder wie? Gar nichts. Also der eine Polizist, der ging dann raus und ich stand dann so an der Tür und ich sah dann nur, wie er mir also wirklich absolut frech ins Gesicht lachte und ich natürlich geschockt. Ich fragte, ja, was gibt es denn da zu lachen? Mhm. Und ja, nix. So, und dann sind die gegangen? Dann sind die gegangen. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das war Montag. Das war Montag. Hast du seitdem nichts mehr gehört? Nein. Haben die dir irgendwas gesagt, was jetzt weiter geschieht? Nein. Mhm. Also. Jetzt sitzt du da und wartest ab und es kann jeden Tag wieder irgendetwas geschehen und du bist ganz, ganz hilflos, oder wie? Ja, sicher, klar. Mhm. Weil dieser Vorwurf ist ja nicht gerade... Weiß ich ohne, ne? Also, ich will mal sagen, auf der einen Seite beschweren wir uns alle ja, dass es Kinderpornografie im Internet gibt. Zu Recht. Ne? Und zu Recht. Ja. Beschweren wir uns. Das heißt, man muss natürlich auch man fordert auch eine hohe Aktivität der Polizei, dass sie allen Spuren nachgehen. Mhm. Ich sag nochmal, das ist für den einen einzelnen Betroffenen wahrscheinlich dann eine hochnotpeinliche Angelegenheit und eine ganz dämliche Situation. Für dich jetzt wäre es für mich auch, wenn bei mir die Polizei vor der Tür stünde. Aber ja, dass die... Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit peinlich abzutun ist. Also nein, es ist einfach eine beklemmende Situation, ist mir völlig klar. Aber ich meine, wenn die irgendeinen Hinweis haben, der sich noch als falsch erwiesen hat, ist es ja erstmal gut, dass die allen Spuren nachgehen. Zu kritisieren ist natürlich nur das Verhalten der Polizei danach. Wenn die nichts gefunden haben und wenn sich das als falsche Spur erwiesen hat, müssen die höflich sich verabschieden und sich eigentlich auch noch entschuldigen, finde ich. Ja, das werden sie wohl nicht tun. Mhm. Das Problem an der ganzen Sache ist, also ich bin in Sachen Internet kein unbeschriebenes Blatt. Was heißt unbeschriebenes Blatt? Ich habe natürlich Raubkopien hier von irgendwelchen Spielen oder Programmen. Mhm. Das ist, ich meine, ich würde sagen, Michael, wenn du dich da jetzt wirklich so unwohl fühlst, dann nimm dir einen Rechtsanwalt, berate mit dem die Situation, wie du dich jetzt demnächst verhalten sollst. Hab ich versucht. Also allein aus der Stadt, wo ich herkomme, kennt sich mit dem Internet überhaupt kein Rechtsanwalt aus. Der nächste Rechtsanwalt, der sich mit den Internetsachen auskennt, ist in Köln. Mhm. Das war auch, ich habe jetzt über einen Kumpel, weil ich kann ja keine E-Mails mehr so versenden, der hat dann übers Internet... Warum kannst du keine E-Mails mehr versenden? Ja, weil ich keinen Computer mehr habe. Ach, die haben dir mitgenommen? Ja, klar. Mhm. Die haben alles mitgenommen. Mhm. Das ist ja das Problem. Mhm. Der nächste Rechtsanwalt, der bereit wäre, sowas auch auf... Weil ich bin arbeitslos. Mhm. Ich habe also im Moment kein Einkommen, also kein großes Einkommen. Mhm. Ist halt auf Arbeitslosengeld. Der bereit wäre... das auf Ratenzahlung oder so zu machen. Das Problem dabei ist, gerade diese Internetsachen und so, das zieht sich immer extrem in die Länge. Das heißt, es wird richtig teuer. Ja. Gut, also es ist problematisch, das merke ich jetzt schon. Das heißt, was kann man machen? Du musst ja, wenn du dich da alleine gelassen fühlst, brauchst du ja einen Rechtsbeistand. Das heißt, du brauchst einen Rechtsanwalt. Ja, du kriegst Ja, das kann ich eigentlich gar nicht so glauben. Das ist aber so. Das kann ich gar nicht solange, so solange die Staatsanwaltschaft noch keine Anklage erhoben hat, hast du kein Anrecht auf einen Anwalt. Du hast das Recht auf einen Pflichtverteidiger. Das heißt, weil du auch arbeitslos bist und nicht genug Geld hast, kannst du auch nicht selbst einen Rechtsanwalt beauftragen, der sich darum kümmern könnte. Richtig. Du hast, wenn du kein genügendes Einkommen hast, hast du das Recht auf einen. Jetzt mache ich mal den Vorschlag. Auf alle Bereiche bezogen haben wir viele Zuschauer, die sich ganz gut auskennen. Dein Fall ist jetzt geschildert worden. Ich fände es ganz interessant, wenn sich bei uns vielleicht jemand melden würde, entweder telefonisch oder per Fax, der für dich, Michael, einen Tipp hat, wie du dich jetzt verhalten solltest oder was am besten ist, wie du agieren solltest. Sollen wir mal so verbleiben? Ich weiß es wirklich nicht. Außer dem Vorschlag eines Rechtsanwaltes habe ich keine Idee. Kenne mich da natürlich auch nicht aus. Aber es gibt viele Zuschauer, Zuhörer, die sich eben sehr gut auskennen in diesen Fragen. Wir verbleiben so, wenn was Interessantes kommt, nehmen wir es entweder hier auf den Sender oder wir schicken dir, wir stellen den Kontakt dann zu dir her, okay? Alles gut. So machen wir das, alles Gute. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Patrick, 19 Jahre alt, schreibt mir morgen Jürgen, meine Umwelt, auch nochmal Bezug nehmend auf gestern, meine Umwelt hält mich für abnormal, weil ich total auf Rosenstolz stehe. Ja, Patrick, was hast du für eine Umwelt? Kann ich gar nicht verstehen. Ich stehe auch total auf Rosenstolz und hab's neulich ja schon gesagt, dass ich den neuen Song von Rosenstolz mit Mark Almond zusammen grandios finde, wirklich grandios, und ich hoffe, dass das ein ganz großer Hit wird. Also lass dich von deiner Umwelt nicht wegmachen. Ich stehe auch auf Rosenstolz. Ja, was haben wir denn hier noch? Ach, auch noch ein sehr schöner Tipp von Marcel, 17 Jahre alt. Hallo Domian. Ich fand deinen Auftritt bei Stefan Raab gestern echt cool. Besonders deine Liegestützen. Du solltest mit Stefan boxen und du würdest sicher locker gewinnen. Ja, davon bin ich auch überzeugt, dass ich, wenn ich mit Stefan boxen würde, auch locker gewinnen würde. Ich würde aber nicht gewinnen, wenn ich gegen Regina boxen würde. Weil ich glaube, das hat gar nichts mit Kraft zu tun, sondern mit Technik und Schnelligkeit. Und die habe ich nur auch nicht. Mirko, 32 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Mirko. Thema. Ja, mein Thema, das lief eigentlich gestern bei euch über den Äther. Ich bin anders. Also anders im Sinne von, dass meine Interessen nicht mit denen Gleichaltriger harmonieren. Sprich, ich interessiere mich für Oper, für Theater, für Literatur, für Kunst und alles Mögliche. Interessierst du dich nicht? Oder interessierst du dich? Ne, das interessiert mich, ja. Ja, aber Gott, du bist 32. Du weißt, wie viele Leute sich mit 32 für Theater und Literatur interessieren? Ja, scheinbar. Tausende! Scheinbar nicht genug, nein. Also mein Problem ist jetzt auch nur so interessant oder aktuell geworden, weil ich mich nach 15 Jahren von meiner Frau getrennt habe. Nach 15 Jahren? Nach 15 Jahren, ja. Dann muss ich mal schlau rechnen. Wann habt ihr geheiratet? Ja, waren wir 9 Jahre, aber wir hatten uns kennengelernt, da war sie 14 und ich war 17. Ah ja. Und jetzt leide ich halt darunter, dass es mir äußerst schwer fällt, durch den hohen intellektuellen Anspruch, den ich an eine adäquate Partnerin stellen würde. Ich höre schon aufgrund deiner Formulierung, dass es kompliziert sein wird, dass du nur auf dumme Frauen stößt, oder wie? Ja, in der Tat, bisher ja. Ja. Du bist also ein ganz Schlauer. Naja, ganz schlau hört sich an. Wie viel Doktortitel hast du? Nein, gar keinen einzigen. Hast du studiert? Auch gar nicht. Nein, natürlich habe ich studiert, ja. Was hast du studiert? Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ja. Naja, ist ja auch nicht gerade die Geistesgröße, aber immerhin. Na gut, ich bin Bankfachwirt, bin Versicherungsfachwirt. Ist auch nicht jeder, stimmt. Also das ist aber auch nicht das Thema. Das Thema ist ja nicht meine Intelligenz, sondern das Thema ist eigentlich die Intelligenz der Partnerin. Und ich hatte Da muss ich ja erstmal dich ein bisschen abfühlen. Ne? Ja. Du hast dich von der langjährigen Beziehung getrennt. Ja. Und jetzt, wie lange seid ihr getrennt? Getrennt seit einem halben Jahr. Einem halben Jahr. Und jetzt bist du seit einem halben Jahr auf Frauensuche. Ja. Und vor allen Dingen nach einer Frau, die was im Kopf hat. Ganz genau, ja. Die soll schön sein und schlau. Ganz genau. Wie stellst du dir das denn genau vor? Muss sie so eine klassische Bildung absolviert haben? Muss die viele Jahreszahlen auswendig können? Ja, nein, ich sag mal so, es wäre schon schön, wenn man mal eine junge Frau kennenlernen würde, die Donizetti und Puccini nicht für italienische Nudelgerichte hält. Ja, ja. Ne? Hast du denn in der letzten Zeit mal eine kennengelernt? Ja, da habe ich ja ein sehr interessantes Schlüsselerlebnis gehabt. Mhm. Ich hatte vor kurzem hier in Hamburg im Pupasch eine junge Dame kennengelernt, 21 Jahre alt, bildhübsch. Pupasch, was ist das? An den Landungsbrücken, eine Diskothek. Ach so, eine Diskothek. Ja. Also ich gehe auch in die Disco, ich bin kein... Also du gehst nicht nur in die Oper? Nein. Bin ich beruhigt. Also ein bisschen normal bist du auch? Ja, ein bisschen normal bin ich auch, ja. Da hatte ich eine 21-jährige Frau kennengelernt, ein bildhübsches Mädchen. Und wir sind dann zu mir nach Hause gegangen. Ja. Und ich habe dann auch ziemlich schnell mit dieser Frau im Bett gelegen. Ja. Also bist du auch normal, ne? Bis dahin alles normal, ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr aus welchem Zusammenhang heraus, aber ich erwähnte den Begriff Ludwig Erhard. Mhm. Es ging wohl um Zigarren. Ich rauche ganz gerne mal eine schöne Cohiba und jedenfalls... Im Bett beim Sex erwähnst du Ludwig Erhard? Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber gut, das war vor dem Sex. Das nur, damit ich es am Rande bemerkt. Kurz davor. Ja. Und ich merkte ziemlich schnell, dass diese Frau also mit Ludwig Erhard überhaupt nichts anfangen konnte. Nein. Und da war es dann bei mir so blitzartig vorbei, dass ich mich angezogen habe und die Frau gebeten habe, meine Wohnung zu verlassen. Also kein Sex, weil die Arme nicht wusste, wer Ludwig Erhard ist. Ja, also ich setze halt ein bisschen voraus, dass ein gewisses Basiswissen da ist oder ein gewisses Basis Allgemeinbildung. Du bist aber ein Lackaffe, würde man hier in Köln sagen. Ja, vermutlich, das mag sein, ja. Sag mal, wie heißt denn die neue Regierungssprecherin von Wolfgang Clement in Nordrhein-Westfalen? Du fragst mich Sachen nur. Also ich bin selber jahrelang in der CDU gewesen und seitdem die CDU nicht mehr regiert, interessiert es mich auch nicht mehr. Ja, das ist natürlich. Also wenn du jetzt bei mir im Bett liegen würdest, würde ich jetzt gehen. Ja gut, siehst du. Ja. Nein, also... Das ist eine bildschöne junge Frau. Ja. Eine 32-jährige Professorin, musst du wissen. Als gebildeter Mann, als Betriebswissenschaftler muss man das wissen. Nein, pass auf. Das Interessante ist ja eigentlich auch... im Nachhinein ärgert es mich dann. Am nächsten Tag ging es mir dann also wirklich so, dass ich das eigentlich bereut habe. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, man hätte ja mit der Frau Sex haben können, man hätte sie näher kennenlernen können und vielleicht wäre sie so insgesamt ganz nett gewesen. Ne? Ja. Aber es wäre halt wünschenswert, dass man, wie gesagt, wieder mal eine Partnerin bekommt, die sich auch für Kultur interessiert. Und da quatsch doch einfach in der Oper mal irgendwelche Frauen an. Ja, ich singe selber an der Oper, das ist das Problem. Du singst auch mal? Ja, denn, dann wandel doch mit einer Sängerin. Ja, bin ich bemüht. Nein. Hör mal, die Situation ist ja nun wirklich heftig. Ja. Wie weit hattet ihr euch schon ausgezogen, als das Thema Ludwig Erhard kam? Wir lagen nackt im Bett. Ihr lag schon nackt im Bett? Ja, in der Tat, ja. Und da warst du schon etwas erregt? Bis dahin noch nicht, nein. Und danach dann erst recht nicht mehr? Erst recht nicht mehr, nein. Und was hast du der dann gesagt, weswegen du... Ich bin dann aufgestanden, habe mich angezogen, habe sie gebeten, meine Wohnung zu verlassen. Und hat sie dich gefragt, was ist los, warum? Nein, sie war etwas echauffiert, aber hat es dann gemacht. Ne? Aber das ist ja auch nicht das Interessante. Das Interessante ist eigentlich... Das finde ich super interessant. Die Vorstellung, ich lache mich halb tot. Ja, ich wollte dich jetzt nicht erheitern. Doch, das ist aber sehr lustig. Vielleicht solltest du dir ein Beispiel an Heine nehmen oder an Johann Wolfgang von Goethe. Ja. Die hatten immer Frauen, die nicht so gebildet ich weiß, sind. Ich weiß. Ja, klar, was erzähle ich dir das? Ja. Entschuldigung. Nein, das Schlimme bei dieser Geschichte ist immer, man wirkt dann leicht borniert oder überheblich. Ich merke das schon. Nicht nur leicht. Ja, aber Leute, die mich kennen, wissen, dass ich anders bin. Ich glaube, wenn du so... Ich würde jetzt gerne, das geht natürlich nicht, so gerne so eine Blitzumfrage machen bei allen Frauen, die uns zuhören. Ja. Ich könnte garantieren, dass du bei 98% der Frauen abkackst. Vermutlich. Auch bei den ganz Schlauen. Ja, weil die ganz Schlauen haben das gar nicht nötig, das so aushängen zu lassen. Ja, vermutlich, ja. Die Stimme klingt auch schon so ein bisschen so manieriert. Das liegt am Singen wahrscheinlich. Nein, mich stört, dass das Gespräch läuft in eine Richtung, in die es nicht haben wollte. Denn das ist ja eigentlich nicht das, weshalb ich dich angerufen habe. Ja. Es geht ja nicht um meine Intelligenz, sondern es geht eigentlich... Doch, eigentlich auch schon, weil du ja so einen Anspruch erhebst und das resultiert ja aus deiner Intelligenz. Ja, vermutlich, aber es muss doch auch noch Frauen geben, die diesen Anspruch erfüllen, denke ich mal. Ja, die wird es auch schon geben. Ja. No. Aber in der Diskothek vielleicht nicht, in die du da gehst. Ich kenne die Diskothek nicht, ich will dir nicht Unrecht tun. Du kennst die Diskothek nicht hier in Hamburg? Nein. Das ist eine Bildungslücke, gut, okay. Ja, die kenne ich nicht, ich bin ja Kölner. Ja, da muss man durch. Also du würdest gar keine Frau nehmen, die nicht mindestens das Abitur hat? Nein, das ist auch Blödsinn. Also ich habe jetzt aber festgestellt, und das wollte ich ja sagen, bevor du mich unterbrochen hast, dass die letzten One-Night-Stands, die ich hatte, immer ältere Akademikerin waren, die, wo es dann passte, die aber dummerweise verheiratet waren. Aber das ist auch wieder schwierig. Weißt du, Mirko, aber ganz im Ernst, mit der Bildung ist das ja so eine Sache. Was ist Bildung und wie viel Bildung ist gut und was macht den Menschen eigentlich aus? Es gibt sicher, ich habe Akademiker schon kennengelernt, die in gravierenden Bereichen völlig ungebildet waren. Ja. Ich habe einfache Leute kennengelernt, die verdammt viel wussten und das Herz am rechten Fleck hatten. Und die sind mir viel lieber, auch wenn sie nicht so viel wissen, als diese ganzen überkandidelten, promovierten Akademiker, die menschlich letztendlich gar nicht verlässlich sind. Naja, sicherlich. Bloß, wie gesagt, es fällt mir zurzeit eben aus dem Grund heraus schwer, eine neue Partnerin zu finden. Mhm. Also ich würde gerne eine neue Partnerin finden. Ja, das glaube ich dir, aber ich glaube nicht, dass ich dir und wir heute Abend hier helfen können. Um Gottes Willen, nein. Weil das war jetzt kontraproduktiv für dich, was du hier gemacht hast. Ja, gut, dann hatte ich heute Abend mein Outing. Ich glaube, es wirkt dir nicht so ganz sympathisch. Ja. Aber auch einen guten Garn hast du sicher auch, glaube ich auch. Na, da bin ich aber dankbar. Wie war denn deine Ex? War das denn so eine, die mit allen Wassern beleckt war? Ja, also hochintelligent, die ist jetzt Vorstandssekretärin. Hey, ja, ja, mit der konntest du während des Sexes über Shakespeare reden. Ja, beispielsweise, ja. Und Vorstandssekretärin sogar, wow. Ja, bei einer großen Hamburger Firma Also insofern doch, das passte schon alles. Ja. Und na gut, vielleicht vergleicht man auch die neue immer mit der alten, das kann natürlich auch sein. Ja. Also du meinst, du bist nicht normal, weil du den... Nein, nicht normal, das ist ein bisschen unschön formuliert. Also die Formulierung war ja gestern, ich bin anders. Also du bist anders, ja. Ich halt anders. Ja, du bist anders, weil du andere Ansprüche hast. Ganz genau, ja. Hohe Ansprüche. Wie siehst du eigentlich aus? Also ich selber bin 1,90 groß, wiege 90 Kilo, dunkle Haare. Mhm. Ja, und was heißt, wie siehst du aus? Ja. Würdest du dich äußerlich als attraktiv bezeichnen? Doch, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Auch äußerst gepflegt immer. Ne? Beruflich bedingt trage ich 80% des Tages einen Anzug, was auch nicht jeder Frau's Dinge ist. Ja. Und sicherlich eine gepflegte Erscheinung. Ja. Also, wenn es vielleicht eine Zuschrift gibt, die schicken wir gerne an dich. Sollen wir so verbleiben, Mirko? Das ist toll, ja. Viel Glück bei der Frauensuche. Ja, auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Tschüss. 1.32 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32 und 50 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Heute haben wir eine freie Themennacht. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann wählt einfach diese Nummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Einen Brief habe ich bekommen. Einen Brief habe ich bekommen von Maxi. Und Maxi schreibt: Hallo Domian, ich höre jeden Freitag deine Sendung. Also ist die Maxi heute Abend auch dabei. An anderen Tagen kann ich Domian nicht hören, weil ich in die Schule gehen muss. Ich heiße Maxi, jetzt habe ich es gerade schon verraten, bin 11 Jahre alt und ich bin ein Mädchen. Das sage ich dir nur, weil Maxi ja auch ein Jungennamen ist. Hiermit möchte ich dir nur sagen, dass ich ein großer Fan von dir bin. Ich habe auch dein neuestes Buch gelesen, Domian. Echt interessant. Du moderierst deine Sendung ja schon ziemlich lange und deshalb würde ich gerne von dir wissen, welche Geschichte dir am nahesten gegangen ist. Also Maxi, ich glaube, das kann man gar nicht auf eine Geschichte so festlegen. Ich muss sagen, dass mir am meisten ans Herz gehen die Geschichten, wo Menschen, geliebte Menschen gerade verloren haben, wo jemand gestorben ist oder wo Kinder plötzlich verstorben sind oder wo Menschen Opfer eines Verbrechens geworden sind, ganz nahe Angehörige. Oder wenn ich auch mit Leuten spreche, die absolut todkrank sind und bald sterben müssen. Das sind die Gespräche, die nach wie vor mir auch sehr ans Herz gehen. Ein Brief von Maxi, einem Fan, 11 Jahre alt. Dann hat Alexander geschrieben. Alexander schreibt: Hallo Domian, ich bin seit Jahren Fan deiner Sendung. Es mag dich ja mittlerweile etwas nerven, aber es muss gesagt werden, deine Sendung ist echt super. Ich habe ein kleines Anliegen an dich. Ich weiß, dass du gut mit Hella von Sinnen befreundet bist und würde ihr, der Hella, gerne etwas mitteilen. Ich habe es nämlich Hella von Sinnen ganz persönlich zu verdanken, dass ich mich endlich zu meinem Outing durchringen konnte und einen super tollen Freund gefunden habe. Hella hatte damals zum CSD, das war letztes Jahr, ein paar Worte in Bravo TV gesagt, die mich davon überzeugt haben, mich endlich als schwul zu outen. Auf jeden Fall möchte ich ihr meinen allerbesten Dank aussprechen. Sie hat mich von einer Zeit langer Qualen befreit. Dein Fan Alexander, 21 Jahre alt. Lieber Alexander, ich richte es gerne der Hella aus, aber ich bin auch fast sicher, dass die Hella das jetzt in diesem Moment mitbekommen hat, da Hella von Sinnen und Cornelia Scheel diese Sendung ja fast immer verfolgen, wenn es irgendwie möglich ist. Das war der Alexander. Simone, 22 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Hallo. Simone, um was geht's? Es geht darum, ich habe gestern irgendwie reingeschaltet in diese Sendung Ich bin anders. Mhm. Und habe mich da irgendwie gleich angesprochen gefühlt. Mhm. Und dachte, ich könnte vielleicht irgendwie hier etwas loslassen, was mich irgendwie schon länger bedrückt oder irgendwie worüber ich auch gerne einfach rede, weil es mich befreit. Dann lass es mal los. Wir sind gespannt. Und zwar ist es so, dass ich vor circa einem Jahr, mhm, oder inzwischen vor eineinhalb Jahren ungefähr, zusammen mit einem Freund auf so mysteriöse Bücher sozusagen gestoßen bin, wo es um andere Welten ging, wo es um andere Realitäten ging, wo es um Gut und Böse ging. Und wir haben uns besonders beide dafür interessiert, für das Thema Lichtarbeit. Lichtarbeit? Ja. Also Arbeit mit Licht. Was ist Lichtarbeit? Ja, genau. Und Arbeit für das Gute. Ach so. Ja. So. Also nicht mit Lampen oder so? Nein. Ich dachte, Arbeit mit Lampen. Nein, eher vielleicht in dem Sinne, dass ein Licht aufgeht. Aber also Lichtarbeit ist Arbeit für das Gute. Genau, ja. Darüber haben wir sozusagen Bücher gelesen. Mhm. Und ich habe das damals noch mehr oder weniger als interessant und irgendwie ja ein schönes Themengebiet. Und es hört sich alles ganz schön an und so. Mhm. Aber ich habe das eigentlich nicht richtig ernst genommen. Mhm. Weil mein Verstand dagegen gesprochen hat, dass es so existiert, wie es beschrieben ist. Mhm. Und allerdings haben mein Freund und ich eben intensiv darum, so aus vollen Herzen darum gebeten, ja, wir wollen für das Licht arbeiten, wir wollen Engel sein, wir wollen was Gutes tun auf dieser Welt. Hat das einen christlichen Hintergrund? Nee. Nein. Also Licht ist definiert als eine Welt des Guten, aber definiert im christlichen Sinne als gut. In dem Sinne, dass es eben einfach Gut und Böse existieren, so mhm, wie in einem Tag und Nacht existieren. Ja, ja. Einfach als Tatsache. Ja. Und ja, wir haben eben, also beziehungsweise ich habe aus vollem Herzen darum gebeten, ja, ich will mitmachen und ich will Arbeiterin des Lichts werden. Und das ist, dann ist uns sogar ein Buch in die Hand gefallen, wo uns sozusagen sogenannte aufgestiegene Meister vorgestellt wurden. Ja, das wird ja immer verrückter. Ja, genau, es wurde auch immer verrückter. Aber ich habe das irgendwie so als Scherz abgehandelt und es hat einfach Spaß gemacht, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist uns so ein Buch in die Hand gefallen, wo so mit Bildern sogar, mit so Bleistiftbildern, so beschrieben wurden, so verschiedene Meister sozusagen, mit denen man eine Ausbildung abhandeln kann. Mhm. Und ich habe dann noch so voll enthusiastisch so, ja, bei dem will ich mitmachen und das, der ist mir sympathisch. Mhm. Und diese Themen, die vertrete ich auch. Also diese Meister waren in dem Buch abgebildet. Mhm, genau, als, ja. Als Bildchen. Mhm. Und irgendwie ist es dann irgendwie Wirklichkeit geworden. Wie Wirklichkeit? Wo ist der gab es den Meister plötzlich? Nein, in dem Sinne nicht, aber ich bin irgendwie, auf einmal habe ich irgendwie ein mysteriöses Erlebnis nach dem anderen gehabt. Erzähl mir ein mysteriöses Erlebnis erstmal. Okay, also das irgendwie auch so ziemlich ausschlaggebend war für mich. Ja. Und zwar saß ich zusammen mit meinem Bruder am Lagerfeuer abends. Mhm. Also das war im März, also noch ziemlich früh, weil wir hatten Lust auf Lagerfeuer. Mhm. So vor ziemlich genau einem Jahr war das, Ende März. Mhm. Und irgendwie hatten wir so einen ziemlich dicken Pflock so im Lagerfeuer. Mhm. Und es war an der Zeit, ihn einfach umzudrehen, wie man das so macht, wenn man am Lagerfeuer sitzt. Mhm. Und dann hat sich aus diesem Pflock eine Hand gebildet. Eine Hand, die aus dem Boden rausgekommen ist. Aber keine echte Hand. Nein, das war aus Holz. Aber die war total feingliedrig, hatte so richtig schlanke, zarte, lange Finger und war perfekt wie geschnitzt und danach auch mit Sandpapier abgeschliffen. Wie gruselig. Ja, es war auch total... Was heißt, die Hand war dann also mitten in der Glut? Ja, das sah so aus, als würde die aus dem Boden rauskommen. Und wohin, was hat die Hand dann gemacht? Die gewunken? Diese Hand hielt einen Stab in der Hand. Ein Stab? Da war noch ein Stab drin, ja. Und dann? Ich habe dann so voll enthusiastisch, also ich habe das eben alles noch so, ich habe das nicht ernst genommen, ich habe das als Spaß, Spielerei gesehen und habe dann diesen Stab aus der Hand rausgerissen und hochgerissen und gesagt, juhu, das Böse hat aufgegeben, die Welt ist wieder in der Hand des Lichtes und so, bin dann um das Lagerfeuer rumgesprungen. Hätte ich in der Situation, glaube ich, auch gesagt. Ja, das war auch, ja. Und was hat die Hand dann gemacht, nachdem du... Ja, und die haben wir dann auch noch in der Erde vergraben, irgendwie so symbolisch. Ja, die Hand war dann noch da. Ja. Und solche Dinge passieren dir immer zu? Nein, das war eben nur, seit ich mich dafür interessiert habe. Mhm. Aber bis heute passiert das? Wie bitte? Das passiert dir bis heute? Also danach ging es ja erst richtig los. Also danach habe ich dann auf einmal angefangen, mich total zu verändern. Mhm. Also ich bin irgendwie so richtig von der Realität, also in der ich eben so klein angelebt habe, so weggetreten. Und war dann irgendwie auch wirklich, also fast für ein Jahr lang, also nach außen hin betrachtet, ein Fall für die Psychiatrie. Also ich konnte mich nicht mehr äußern. Heißt das denn, dass du heute aus dieser, dass du wieder die Normalität gefunden hast? Ja. Wie kam das, dass du dann wieder abgesprungen bist davon? Nein, ich bin nicht abgesprungen, das war eine Entwicklung. Mhm. Das war eine Entwicklung, in der ich zuerst sehr tief gefallen bin und dann allerdings mich sozusagen dort hinaus bewegt habe wieder, indem ich also über mich selbst dafür auch gelernt habe. Mhm. Also du bist in eine andere Welt eingedrungen? Mhm, genau, ja. Bist aufgestiegen in dieser Welt? Ja. Und das Resultat des Aufsteigens war, dass du wieder in unsere Welt hineingehen konntest? Ja, genau. Also ich finde... Gut verstanden, ne? Ja, sehr gut ausgedrückt. Und du bist jetzt mit deinen 22 Jahren, aufgrund dessen, was du gemacht hast, schon weise. Ja, schon ziemlich. Also, warum? Doch. Warum leben wir? Bist du noch da? Ja, ich bin da. Das ist die Frage der Fragen. Warum wir leben, ich weiß nicht. Also ich glaube, diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Ach ja, das ist jetzt echt eine super, super Aussage gewesen. Ja, das ist eine tolle Aussage. Die überzeugt mich nicht. Du bist eine Arbeiterin des Lichtes gewesen. Ne? Ich meine, es ist immer noch so, dass ich irgendwie noch nicht so die Antwort gefunden habe für mich. Hm. Es ist nur so, dass ich mittlerweile irgendwie, ich bin irgendwie so gut geworden und ich betrachte die Welt auch irgendwie ganz anders als früher. Und ich glaube, dass wir leben, um unseren wahren Kern erstmal zu entdecken. Hört sich auch gut an. Und ich weiß nicht, also irgendwie auch. Ich glaube auch, dass wir uns, dass wir hier auf dieser Erde sind, um Spaß zu haben auf jeden Fall, um uns auszuleben, um alles auszukosten, was uns entgegenkommt. Wenn es irgendwie was Negatives ist, dann um daraus zu lernen. Wenn es was Positives ist, dann um uns daran zu erfreuen. Also ich will Spaß. Ja. Ne? Motto für die nächste Love Parade auch. Fun, fun, fun. Und das ist der Sinn des Lebens. Also, aber ich merke schon, aufgrund dessen, was du da erzählt hast, das war so ein bisschen kryptisch jetzt, aber ich bin anders, ich bin nicht so normal, das trifft völlig auf dich zu, ne? Ja. Ne? Also, so redet ja nämlich nicht jedes 22-jährige Mädel, wie du jetzt gerade gesprochen hast. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend. Bitte, ich werte das ja gar nicht. Es ist nur. Ja. Es fällt mir selbst auch schwer, damit richtig umzugehen. Deswegen antworte ich jetzt auch gerade ein bisschen komisch. Ja, ja. Und weil ist ich natürlich auch so selbst auch zu mich zu dem Entschluss gekommen bin, irgendwie zu dem ich gerne kommen möchte. Und es ist für uns alle anderen natürlich so schwer, das nachzuvollziehen und zu denken, hat die einfach nur eine Klatsche an der Birne? Oder hat die wirklich was erlebt? Ne? Kann man ja gar nicht so richtig sagen, kann man gar nicht beurteilen. Nee, das kann man auch nicht beurteilen. Aber für dich, das habe ich gerade schon gemerkt, für dich ist das eine ernste Sache und eine tiefgehende Geschichte auch gewesen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Da wünsche ich ja eigentlich, dass du so bei diesem Weg bleibst. Das ist ja nichts Schlechtes. Nö. Und dass du dir und den Menschen Gutes tust. Also mehr kann man ja gar nicht wünschen. Ja, danke. Alles Gute, Simone. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Conny, 32 Jahre alt. Ja. Auch eine Arbeiterin des Lichtes? Nicht wirklich. Also ich wollte eigentlich sagen, meine Vorrednerin hat bestimmt keinen an der Klatsche. Weil ich kenne das auch, ich habe da auch ein bisschen Bezug dazu. Ja. Also das ist was sehr Interessantes und aufschlussreiches Thema. Ja. Es hat mit Esoterik zu tun, richtig. Und damit beschäftigen sich ja nun viele Leute mittlerweile. Richtig. Und ich habe auch schon ähnliche Erlebnisse gehabt wie Sie. Ich kenne das. Conny, eine bitte. Hast du den Fernseher oder das Radio eingeschaltet? Weder noch. Ja, dann liegt es irgendwie an der Leitung. Egal. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe eine Beziehung zu einer Frau, also mehr oder weniger, also ich kann es gerade nicht wirklich sagen, ob ich eine Beziehung habe oder nicht, eigentlich seit einem Jahr und wir hatten zwischendurch immer wieder Kommunikationsprobleme. Ja, und im Augenblick, also ich versuche eigentlich schon seit einem halben Jahr öfters mal dich anzurufen und komme irgendwie nicht durch. Heute habe ich es geschafft. Heute war ich der Tag, als wir, ja, so ein kurzes Gespräch zwischen Tür und Angel hatten. Wir kennen uns vom Arbeitsplatz her und sehen uns da tagtäglich. Ja, und heute war irgendwie so ein Tag, wo sie dann beschlossen hatte, durch dieses ständige Hin und Her, dass es wohl nicht wirklich Sinn macht, da einfach nochmal drauf einzusteigen. Also wir hatten... Dass es nicht Sinn macht, da nochmal drauf einzusteigen. Sag mir erstmal das eine Jahr. Was war das für eine Beziehung? Eine lesbische Beziehung? Das ist eine Beziehung, ja, eine lesbische Beziehung. Bist du eine lesbische Frau? Oder war das jetzt so ein erstes Herantasten an das Thema für dich? Es war meine erste Beziehung zu einer Frau. Es war aber eigentlich so, dass ich schon länger irgendwo diese Gefühle hatte, diese, ja, tiefen Empfindungen für Frauen. Mhm. Und sie war irgendwo der Mensch, der auf mich zukam. Und mhm. Also sie war die erste. Der ich das ausleben konnte, ja. Irgendwo, ja. So, dann hattet ihr erst ein Jahr eine schwierige Beziehung, die nicht so ganz klar definiert war, so habe ich es gerade verstanden. Ja, genau. Und was ist jetzt aktuell der Stand der Dinge heute? Also heute ist der Stand der Dinge, nachdem wir jetzt wieder längere Zeit irgendwie nicht so recht wussten, wie wir miteinander reden sollten, beziehungsweise ob überhaupt, mhm. obwohl wir uns ständig sehen, aber eben nur im beruflichen Bereich. Ja, heute haben wir uns kurz getroffen auch wieder und sie sagte mir dann so lapidar, oder ich habe irgendwie was angesprochen und sie sagte dann, nee, ich sagte, ja, ich kenne dich ja irgendwie anscheinend doch noch nicht richtig auf irgendwas hin. Und sie sagte, ja, du hast ja auch nie richtig Zeit genommen, mich kennenzulernen. Und daraufhin bin ich dann später nochmal eingestiegen, ob sie wirklich der Meinung ist. Conny, mir ist das Problem nicht klar. Versuch mir das Problem zu erklären zwischen euch beiden. Also es ist einfach so, wir sind zusammen und irgendwie doch nicht. Weil, ja, wir haben eigentlich irgendwo kein Privatleben in letzter Zeit, weil wir beide irgendwo nicht klar miteinander reden können, denke ich einfach mal. Moment, das ist aber jetzt ganz viel. Wir sind zusammen, sind nicht zusammen. Ja. Weil wir kein Privatleben haben und wir können nicht miteinander reden. Warum, ja. Warum habt ihr kein Privatleben? Im Moment sehen wir uns tatsächlich nur bei der Arbeit. Warum seht ihr euch nicht abends oder am Wochenende? Weil wir anscheinend momentan uns aus welchen Gründen auch immer ein bisschen aus dem Weg gehen. Warum geht ihr euch aus dem Weg? Wo liegt der Hase im Pfeffer? Wo ist das Problem? Also bei mir ist es so, ich hatte irgendwann mal das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Sie versucht Abstand zu gewinnen und hat versucht, das irgendwie rauszukriegen, ob es so ist oder nicht. Und habe aber keine klare Antwort bekommen. Ihr Mädels. Frag sie doch mal ganz einfach, ob sie dich liebt. Und sag du ihr ganz klar, dass du sie liebst. Das tue ich ja. Also, dass ich. Und was antwortet sie dir denn? Sie reagiert nicht wirklich. Wie, sie reagiert nicht? Was antwortet sie denn auf die Frage? Also auf die Frage, also ich habe sie noch nie klar gefragt, ob sie mich liebt, muss ich ehrlich dazu sagen. Wäre dann vielleicht mal an der Zeit, wenn das so kompliziert ist. Ist sie denn lesbisch wenigstens? Ja. Das ist sie? Das ist sie. Wie läuft es denn im Bett mit euch beiden? Ist das gut? Das ist eigentlich gigantisch. Das ist gigantisch, das ist ja schon mal schön. So, jetzt habt ihr so Probleme seit einem Jahr und dann muss man doch mal so eine klare Frage stellen hier. Liegt es daran, dass du mich nicht liebst? Wie sind deine Gefühle zu mir? Stattdessen wuselt ihr da irgendwie rum und theoretisiert und macht und verlagert und verdrängt und weiß ich was alles. Ja, klar. Ja, aber es ist irgendwo immer so eine, wie soll ich sagen, ich habe wahrscheinlich Angst, dass irgendwo eventuell doch noch so dieses klare Nee ist nicht so und vergiss es einfach. Ja, Conny, aber letztendlich ist das vielleicht besser, dann damit umgehen zu können, als mit so einem Hin und Her. Ja, weil das klar. Ist ja nur auf die Dauer auch sehr nervig und auch sehr verletzend für dich. Weil ja. Du würdest ja lieber gerne mit ihr viel machen und eine richtige Beziehung führen. Ja, schon. Mhm. Aber wir schaffen es einfach nicht irgendwo, die Zeit füreinander zu finden. Nee, das ist keine Frage. Nein, das ist keine Frage der Zeit. Das ist eine dumme Ausrede. Das ist eine Frage des Mutes. Ja, allerdings. Mhm. Und du bist hier unzufrieden offensichtlich, also musst du es ansprechen. Mhm. Und so schnell wie möglich. Ich hoffe, dass ihr euch jetzt am Wochenende wenigstens seht, oder auch nicht? Auch nicht. Sehr weit weg, sie ist im Allgäu gerade. Mhm. Vielleicht läuft sie auch immer vor dir weg. Vielleicht traut sie sich auch nicht, ein klares Wort zu sprechen. Vielleicht will sie letztendlich gar nicht mehr so richtig mit dir zusammen sein. Kann ja alles sein. Ja, das ist eine Befürchtung, die ich auch habe. Oder es kommt was ganz anderes auf den Tisch, wenn mal gesprochen wird, was ihr vielleicht sogar zusammen bewältigen könnt. Aber ihr müsst doch erst mal reden, Mensch. Ja, klar. Ich versuch's. Also ich meine, mit Reden ist es bei mir ein bisschen schwierig, aber ich schreibe dann einfach so meine Probleme von der Seele und in letzter Zeit kriege ich einfach keine Reaktion. Ja, du schreibst sie von der Seele und tust sie bei dir in die Schublade. Nee, natürlich schreibe ich sie nicht bei mir in die Schublade, sondern ich gebe sie ihr dann schon, so ist es nicht. Ach, das ist alles Kinderkram. Ihr seid zwei erwachsene Frauen und ihr könnt auch klar miteinander reden. Und dann tut das auch demnächst, Conny. Mhm. Und ich wünsche alles Gute. Danke dir. Für euch beiden Mädels. Danke. Tschüss. Ciao. Susanne, 33 Jahre alt. Ja, hallo, guten Abend. Susanne, guten Morgen. Ich habe mich gerade so, ja, etwas geärgert über diesen Anrufer, der da die gebildete Freundin sucht. Ich glaube nicht nur du. Ich glaube nicht nur du. Mirko, der gebildete Betriebswissenschaftler aus Hamburg, der Hamburg gerne war, die Oper ich. Ja, den Namen wusste ich jetzt nicht mehr. Und der ganz sonor gesprochen hat. Ja, erzähl. Ich bin selbst Akademikerin, mhm. Ich habe zwei Studiengänge abgeschlossen, aber ein knackiger Handwerker wäre mir doch allemal lieber als so ein eingebildeter Schnösel. Das war ja grauenvoll. Ja, du bist nur eine Frau, ne? Du bist eine Frau, du bist eine gebildete Frau. Wie hat der auf dich gewirkt, während wir miteinander geredet haben? Völlig eingebildet, arrogant, ja, herablassend, so mhm. Nach dem Motto, ich da oben schwebe in höheren Sphären, ich suche die Frau, die mir ewig ebenbürtig ist, aber da oben ist die Luft so dünn, es gibt nichts Passendes für mich. Mhm. Und er fragt die Frauen nach Ludwig Erhard vor dem Sex. Ja, also ich meine, gut, ich hätte jetzt gewusst, wer Ludwig Erhard ist, der vorher Wirtschaftsminister und dann Nachfolger von Adenauer war. Ich habe unter anderem Politikwissenschaft studiert. Du, hättest du eine heiße Nacht mit ihm verbringen können. Du hättest das richtig sagen können. Ich wäre aber gar nicht bis auf die Bettkante gekommen. Aber wenn du ihn dann gefragt hättest nach der neuen Regierungssprecherin in Nordrhein-Westfalen, ne, dann wärst du gegangen wahrscheinlich, ne? Ja, oder wer Puccini ist oder was er sonst noch so für Beispiele gebracht hat. Aber ich meine, das ist ja erstens mal für einen One-Night-Stand überhaupt kein Kriterium, würde ich mal sagen. Da gibt es andere Kriterien, die wichtiger sind, ne? Genau, ja. Da kommt es dann mehr auf die Äußerlichkeiten an. Aber ansonsten würde ich sagen, ist doch wichtig, dass man jemanden hat, der lustig ist und mit dem man Spaß haben kann. Und wenn der jetzt mal irgendwas nicht weiß, dann, naja, dann kann man das ja auch sagen, was das ist. Mhm. Wenn man es denn so für wichtig hält, natürlich nicht wie der Oberlehrer, der dann sagt, du, das müsstest du aber wissen, das ist der und der gewesen, damit er sich dann wie ein kleines Kind fühlen kann. Ich bin geneigt, die Prognose auszusprechen, dass dieser Mann, der Mirko, nie in seinem Leben glücklich wird, wenn er so bleibt. Nee, der ist, setzt seine Ansprüche viel zu hoch und er ist vor allem, glaube ich, von sich selber viel zu sehr eingenommen. Weißt du, die Ansprüche zu hoch klingt schon wieder zu gut. Der setzt die Ansprüche falsch, so würde ich sagen. Ja, ich meine, er setzt da einfach an einem Punkt, der nicht so wichtig ist. Natürlich, ich will jetzt hier nicht übertreiben, natürlich ist es auch andererseits nicht gut, wenn du jetzt jemanden hast, mit dem du gar nicht reden kannst, klar, für eine längere Beziehung. Jetzt, ich würde dir mal sagen, so das Niveau Slatko wäre mir auch gut. Aber er hat ja zum Beispiel keine einzige menschliche Eigenschaft genannt. Nö. Verlässlichkeit. Nur Aussehen und Loyalität, also Sachen, wo man Treue, ganz genau. Ja, Humor, Ehrlichkeit, Humor, genau. Vielleicht Toleranz, zum dass man auch mal Kompromisse eingehen kann in der Partnerschaft. So, du bist jetzt eine Akademikerin. Ja. Hast eine ganze Menge studiert, weißt auch viel. Und du sagst, hier ist ein kräftiger Handwerker doch dann noch lieber. Ja, warum das, nicht? Wenn der lustig ist und nett ist, warum soll ich nicht mit einem Handwerker zusammen sein oder ins Bett gehen? Das ist doch kein Problem. Nun, würdest du dich denn in der Öffentlichkeit dann auch ganz bei deinen gebildeten Freunden, im Kreise deiner gebildeten Freunden, würdest du dich ganz normal dann auch benehmen und dort ein- und ausgehen mit deinem Handwerkerfreund? Ich habe einen Freundeskreis, der sehr bunt gemischt ist. Mhm. Also das sind nicht alles Akademiker. Mhm. Ich habe auch gute Freunde, die im handwerklichen Bereich arbeiten, Schreiner und... Mhm. Weißt du, heutzutage kann man das ja alles gar nicht mehr sagen. Es gibt sicher Handwerker und auch Schreiner, die wirklich richtig gut gebildet sind und sehr viel wissen. Ja, und klar, es das gibt, kommt ja auch darauf an, wofür man sich privat interessiert. So ist man es. Am Geschehen teilnimmt und weltoffen ist oder nur im stillen Kämmerlein sitzt. Ich meine, ein alter Historiker, der nur in seinen alten Schinken blättert den ganzen Tag und von der Welt nichts mitkriegt, Ich kann dir sagen, wir belustigen uns immer regelmäßig hier in der Redaktion. Bei uns bewerben sich in Regelmäßigkeit Leute, die bei uns arbeiten wollen. Mhm. Und das sind fast alles Akademiker mit gutem Hochschulabschluss, Geisteswissenschaftler, Gesellschaftswissenschaftler. Du glaubst gar nicht, wie wenig diese Leute teilweise wissen. Die haben so ein ganz kleines Fachwissen, aber was Allgemeinbildung anbelangt, kannst du sehr viele wirklich vergessen. Und das lernt man auch nicht in der Schule. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, um nochmal ein Beispiel zu nennen, ich kann mich erinnern an eine junge Frau, die mit mir Abitur gemacht hat. Mhm. Die hat ein super Abitur gemacht von 1,2 oder so, hat Medizin studiert. Wir haben eine Abiturfahrt nach Rom gemacht. Mhm. Und irgendein Freund sagte vorher zu ihr, na, da werdet ihr dann wohl auch die Sixtinische Kapelle besichtigen. Mhm. Und sie guckte wohl etwas seltsam und er meinte, weißt schon, was das ist. Und dann sagte sie drauf, nee, du, Bayern 1 höre ich nicht. Bayern 1 hört sie nicht? Ja, sie meinte halt, das ist irgendwie so eine Kapelle, also die Musik macht irgendwie klassische Musik. Sehr schön, sehr schön. Sehr lustig. Sie war sogar katholisch. Also. Sehr lustig. Ja, aber so ist es, ne? Also ja, die hat halt ihre Fächer, da hat sie gebüffelt, da war sie gut und sonst alles drumherum. Kannst du dir denn dennoch vorstellen, dass du auch mit einem hochgebildeten Menschen, Mann, zusammen sein kannst? Ja, aber nicht mit dem. Mit dem nicht? Okay, das hat man schon abgehakt jetzt. Aber du würdest auch nicht generell sagen, ich stehe jetzt nur auf derbe Handwerker. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ja. Ich habe das nur so gesagt eben, das wäre mir lieber als jemand, der so eingebildet ist und so von sich eingenommen ist. Man muss auch über sich selber lachen können. Mhm. Und das Gefühl hatte ich bei dem nicht, dass der das könnte. Ich glaube, überhaupt nicht, nein. Nee. Also. Du hast gerade Slatko genannt, ne? Ja. Also der ist dir dann doch nur noch mal zu schlicht, sagen wir mal so. Ja, also es ist, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich finde schon, dass man halt Interesse auch haben soll. Ja. Natürlich kann ich nicht verlangen, dass jeder alles weiß. Dass jeder aber wie du schon gesagt hast, auch ein Handwerker oder jemand, der jetzt nicht studiert hat, kann sich ja für die Welt interessieren und für das, was um ihn herum passiert. Mhm. Aber wenn man so mit der Einstellung da ist, ja, kenne ich nicht, weiß ich nicht, ist mir wurscht, das ist ein Scheißkram oder Steppengeschwätz oder was der damals so gesagt hat. Das ist halt einfach so diese ignorante Einstellung, interessiert mich nicht, ist mir wurscht. Vielleicht würde ihm das ja gefallen, aber wenn ich natürlich mit der Einstellung reingehe, das ist Deppengeschwätz, schaue ich mir gar nicht erst an, dann wird er das nie kennenlernen. Ich glaube ja auch, dass ihm dieser Erfolg, den er dann hatte nach seinem Big Brother Auftritt, dass ihm der völlig zu Kopf gestiegen ist. Ja, man hört auch von dem eigentlich schon gar nichts mehr. Also ich wundere mich ja auch äußerst, dass nach dem Grand Prix Auftritt von Slatko die Boulevardpresse nicht sehr über ihn hergezogen hat. Er hat ja das Publikum beschimpft. Hast du das mitbekommen? Nee. Also ich muss dazu sagen, ich habe mal ganz kurz umgeschaltet. Ich habe irgendwas anderes im Fernsehen an dem Abend angeguckt und da war dann Werbung. Du hast wahrscheinlich Arte geguckt irgendwas. Nee, da gibt es ja keine Werbung. Nein. Ich sehe zum Beispiel sehr gern Actionfilme. Also Grand Prix ist ja eigentlich Muss, ne? Vorentscheidung für Grand Prix. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht so die Musik, auf die ich stehe. Und ist ja cool, das zu gucken. Ja, ich habe mir so ein paar Schwänzchen angeguckt, also so kleine Ausschnitte, weil ich einfach mal sehen wollte, was da so geboten wird. Ich habe auch ein Stück von dem Mooshammer gesehen. Grauselig. Der furchtbar war, der hat ja überhaupt nicht gesungen, der hat ja eigentlich nur so ein bisschen gesprochen zu dem, was die anderen gesungen haben. Und der Slatko war eigentlich auch sehr schlecht. Ja, es war nicht nur sehr schlecht, es war grottenscheiße. Ja, man muss es wirklich so sagen. Er hat keinen Ton getroffen und war dann noch so unsouverän und hat hinterher das Publikum noch bestimmt, als die gebuht haben in der... Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, das hat er gemacht. Ich habe zwar gesehen, dass die Buh schreien, gehört, dass die Buh schreien, aber die Reaktion, dass er dann die Leute beschimpft hat, habe ich nicht mehr mitbekommen. Und ich bin immer noch traurig, dass Joel Fleming nicht gewonnen hat, aber na gut, vielleicht schafft Joel Fleming daher, da sie da so gut abgeschnitten hat, nochmal einen großen... Schub für ihre Karriere, könnte vielleicht sein. Vielleicht nächstes Jahr. Aber ich bin froh, dass weder Mooshammer noch Slatko da gewonnen haben. Wir sind alle froh, absolut. Susanne, meine liebe Akademikerin, du kriegst keinen Kontakt zu Mirko, ist klar, ne? Nein, danke. Und wenn ich mal so einen richtig tollen Handwerker hier habe, rufen wir dich nochmal an und wir knüpfen euch zusammen. Okay? Alles Gute, tschüss. So, meine Lieben, im weiten Lande, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team. Thomas Reintke, Wolfgang Spielkowski, Roland Lohr, Leo Scholten, Tim Stienauer, Angela Koch, Anna Held und Petra Grützmann. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Sterbehilfe und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Bleibt gesund und fit und guter Laune und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Schöne gute Nacht. Tschüss.